Bahn von Berlin nach Leipzig. Wenigstens nicht am Freitag. Deswegen bin ich noch etwas derangiert. Das ist eine echte Erfahrung. So, liebe Kollegen, nach der kurzen Aufregung, kommt er oder kommt er nicht, sind wir sehr froh, dass wir Heiner Müller nun doch bei uns in der Werkstatt haben und ihn hier begrüßen können. Das Stück, aus dem er lesen wird und über das wir dann sprechen können, ist in Sinn und Form erschienen. Sicher haben die meisten von Ihnen es schon gelesen. Es wird an der Volksbühne zur Uraufführung vorbereitet und wird im Jahre 81 in Hamburg und Frankfurt am Main die westdeutsche Erstaufführung haben. Den Autor brauche ich Ihnen nicht vorzustellen, ich kann mich also völlig zurückhalten und gleich an Heiner Müller das Wort zu geben. Ich weiß nicht, wie das hier mit der Akustik ist. Schlecht, ja. Da wird irgendwas gebaut, habe ich eben gehört. Ich weiß nicht, wie lange das wir dauert. Wir kriegen einen Lautsprecher, aber es dauert noch einen Augenblick, die Kollegen vom Vielleicht können wir lieber so lange warten. Ich hatte an sich gedacht, weil da szenische Lesung steht, dass mir hier das Stück vorgelesen wird. Aber es hat leider nicht geklappt. Aber Sie könnten mir helfen, wenn es ganz unverständlich wird bei mir, dann müssen Sie protestieren, dann liest Hans-Peter Minetti weiter. Das haben wir schon mal. Ich werde in jedem Fall sagen, ich verstehe dich. Also ich fange mal an. Der Auftrag, Erinnerung an eine Revolution. Cailloudec an Antoine. Ich schreibe diesen Brief auf meinem Totenbett. Ich schreibe in meinem Namen und im Namen des Bürgers Sasportas, der gehängt worden ist in Port Royal. Ich teile Ihnen mit, dass wir den Auftrag zurückgeben müssen, den der Konvent durch Ihre Person uns erteilt hat, da wir ihn nicht erfüllen konnten. Vielleicht richten andere mehr aus. Von Debussy werden Sie nichts mehr hören, es geht ihm gut. Es ist wohl so, dass die Verräter eine gute Zeit haben, wenn die Völker in Blut gehen. So ist die Welt eingerichtet und es ist nicht gut so. Entschuldigen Sie meine Schrift, Sie haben mir ein Bein abgenommen und ich schreibe im Fieber. Ich hoffe, dass dieser Brief Sie bei guter Gesundheit antrifft und verbleibe mit republikanischem Gruß. Matrose Antoine Frau. Matrose, sind Sie der Bürger Antoine? Dann ist das hier ein Brief für Sie, von einem Cailloudec. Es ist nicht meine Schuld, wenn der Brief schon alt ist und vielleicht hat sich die Angelegenheit erledigt. Die Spanier haben uns festgehalten auf Kuba, dann der Engländer in Trinidad, bis euer Konsul Bonaparte den Frieden gemacht hat mit England. Dann haben sie mich ausgeraubt in London auf der Straße, weil ich betrunken war, aber den Brief nicht gefunden. Was diesen Cailloudec angeht, er wird nicht mehr älter. Er ist krepiert in einem Hospital auf Kuba, halb Gefängnis und halb Hospital. Er lag dort mit einem Wundbrand, ich mit Fieber. Nimm den Brief, er muss ankommen, und wenn es das Letzte ist, was du machst, das musst du für mich tun, war das Letzte, was er zu mir gesagt hat. Und die Adresse von einem Büro und Ihr Name, wenn Sie dieser Antoine sind. Aber dort gibt es kein Büro mehr und von Ihnen, wenn das Ihr Name ist, Antoine, weiß auch niemand etwas, da wo das Büro war. Einer, der hinter den Baugerüsten in einem Keller wohnt, hat mich in eine Schule geschickt, wo ein Antoine als Lehrer gearbeitet haben soll. Aber da wussten sie auch nichts von dem. Dann hat mir eine Aufräumfrau gesagt, ihr Neffe hat sie hier gesehen, er ist Fuhrmann und er hat sie mir beschrieben, wenn sie der sind. Antoine, ich kenne keinen Cailloudec. Matrose, ich weiß nicht, was ihm an dem Brief so wichtig war. Etwas mit einem Auftrag, den er zurückgeben muss, damit andere seine Arbeit weitermachen, was immer das für eine Arbeit war. Er hat zuletzt von nichts anderem mehr geredet, außer wenn er gebrüllt hat, und das war der Wundschmerz, der kam in Wellen. und lang genug hat es gedauert, bis er mit dem Sterben fertig war. Der Doktor sagte, sein Herz ist zu stark, er müsste 10-mal tot sein. Manchmal hält der Mensch zu wenig aus, manchmal zu viel. Das Leben ist eine Gemeinheit. Der andere, von dem er in seinem Brief schreibt, ein Neger, hat einen schnelleren Tod gehabt. Den Brief hat er mir vorgelesen, Gajudek, damit ich ihn auswendig weiß, im Fall er geht verloren. Und wenn Sie ihn immer noch nicht kennen, will ich Ihnen erzählen, was Sie mit ihm gemacht haben und wie er gestorben ist. Sie waren nicht dabei. Erst haben Sie ihm ein Bein bis zum Knie abgeschnitten, dann den Rest, es war das linke, dann. Antoine, ich weiß von keinem Auftrag, ich vergebe keine Aufträge, ich bin kein Herr. Ich verdiene mein Geld mit Privatstunden, es ist wenig, und Schlechtereien habe ich genug gesehen. Ich kenne mich aus in der Anatomie des Menschen. Gajudek. Frau mit Wein, Brot, Käse. Frau, du hast Besuch. Ich habe einen Orden verkauft. Den für die Vendée, wo ihr die Bauern totgeschlagen habt für die Republik. Antoine, ja. Matrose, soweit ich sehe, haben Sie noch alles. Im Gegensatz zu diesem Gajudek, den Sie nicht kennen und der tot ist wie ein Stein. Der andere hieß Sasportas. Ihn haben Sie aufgehängt in Port Royal, wenn Sie es wissen wollen, für den Auftrag, von dem Sie nichts wissen, auf Jamaika. Der Galgen steht auf einem Kliff. Wenn Sie tot sind, werden Sie abgeschnitten und fallen ins Meer. Den Rest besorgen die Haie. Danke für den Wein. Antoine Sasportas. Ich bin der Antoine, den du gesucht hast. Ich muss vorsichtig sein. Frankreich ist keine Republik mehr. Unser Konsul ist Kaiser geworden und erobert Russland. Mit vollem Mund redet es sich leichter über eine verlorene Revolution. Blut geronnen zu Medaillenblech. Die Bauern wussten es auch nicht besser, wie. Und vielleicht hatten sie recht, wie der Handel blüht. Denen auf Haiti geben wir jetzt ihre Erde zu fressen. Das war die Negerrepublik. Die Freiheit führt das Volk auf die Barrikaden. Und wenn die Toten erwachen, trägt sie Uniform. Ich werde dir jetzt ein Geheimnis verraten. Sie ist auch nur eine Hure. Und ich kann schon darüber lachen. Ha, ha, ha. Aber hier ist etwas leer, das hat gelebt. Ich war dabei, als das Volk die Bastille gestürmt hat. Ich war dabei, als der Kopf des letzten Bourbonen in den Korb fiel. Wir haben die Köpfe der Aristokraten geerntet. Wir haben die Köpfe der Verräter geerntet. Frau, schöne Ernte. Bist du wieder betrunken, Antoine? Antoine, es passt ihr nicht, wenn ich von meiner großen Zeit rede. Vor mir hat die Gironde gezittert. Sieh sie dir an, mein Frankreich. Die Brüste ausgelaugt, zwischen den Schenkeln die Wüste. Ein totes Schiff in der Brandung des neuen Jahrhunderts. Siehst du, wie sie schlingt? Frankreich braucht ein Blutbad und der Tag wird kommen. Antoine gießt sich Rotwein über den Kopf. Matrose, davon verstehe ich nichts. Ich bin Matrose, ich glaube nicht an Politik. Die Welt ist überall anders. Das ist der Brief. Geht. Antoine schreit, sei vorsichtig, Matrose, wenn du aus meinem Haus gehst. Die Polizisten unseres Ministers Fouché fragen dich nicht, ob du an Politik glaubst. Gajudek, Sasportas, wo ist dein Bein, Gajudek? Warum hängt dir die Zunge aus dem Hals, Sasportas? Was wollt ihr von mir? Kann ich für deinen Beinstumpf und für deinen Strick? Soll ich mir ein Bein abschneiden? Willst du, dass ich mich daneben hänge? Frag deinen Kaiser Gajudek nach deinem Bein. Zeig deinem Kaiser die Zunge Sasportas. Er siegt in Russland. Ich kann euch den Weg zeigen. Was wollt ihr von mir? Geht, geht weg, verschwindet. Sag du es ihnen, Frau. Sag ihnen, sie sollen weggehen. Ich will sie nicht mehr sehen. Seid ihr noch da? Dein Brief ist angekommen, Gajudek. Das ist er. Ihr habt es jedenfalls hinter euch. Es lebe die Republik, lacht. Ihr denkt, mir geht es gut, wie? Habt ihr Hunger? Da, wirft Essen auf die Toten. Frau, komm ins Bett, Antoine. Antoine, das ist die Himmelfahrt für wenig Geld. Im Gitterwerk der Brust, solange es hält, das Herz der Hund. Während des Beischlafs tritt der Engel der Verzweiflung auf. Stimme, Antoine, wer bist du? Stimme der Frau, ich bin der Engel der Verzweiflung. Mit meinen Händen teile ich den Rausch aus, die Betäubung, das Vergessen, Lust und Qual der Leiber. Meine Rede ist das Schweigen, mein Gesang der Schrei. Im Schatten meiner Flügel wohnt der Schrecken. Meine Hoffnung ist der letzte Atem, meine Hoffnung ist die erste Schlacht. Ich bin das Messer, mit dem der Tote seinen Sarg aufsprengt. Ich bin, der sein wird. Mein Flug ist der Aufstand, mein Himmel der Abgrund von morgen. Ich verstehe jetzt, warum Schauspieler immer so gegen Mikros sind. Das klingt ganz merkwürdig. Wir waren auf Jamaika angekommen, drei Emissäre des französischen Konvents. Unsere Namen Debusson, Gayudec, Sasportas, unser Auftrag, ein Sklavenaufstand gegen die Herrschaft der britischen Krone im Namen der Republik Frankreich, die das Mutterland der Revolution ist, der Schrecken der Throne, die Hoffnung der Armen, in der alle Menschen gleich sind unter dem Beil der Gerechtigkeit, die kein Brot hat gegen den Hunger ihrer Vorstädte, aber Hände genug, die Brandfackel der Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit in alle Länder zu tragen. Wir standen auf dem Platz am Hafen. In der Mitte des Platzes war ein Käfig aufgestellt. Wir hörten den Wind vom Meer, das harte Rauschen der Palmblätter, das Fegen der Palmwedel, mit denen die Negerinnen den Staub vom Platz kehrten. Das Stöhnen des Sklaven im Käfig, die Brandung. Wir sahen die Brüste der Negerinnen, den blutig gestriemten Leib des Sklaven im Käfig, den Gouverneurspalast. Wir sagten, das ist Jamaika, Schande der Antillen, Sklavenschiff in der Karibischen See. Sasportas, bis wir mit unserer Arbeit fertig sind. Gayudec, du kannst gleich anfangen. Bist du nicht hergekommen, um die Sklaven zu befreien? Das in dem Käfig ist ein Sklave. Morgen wird er es gewesen sein, wenn er heute nicht befreit wird. Debusson, sie stellen sie in den Käfigen aus, wenn sie versucht haben, wegzulaufen oder für andere Verbrechen, zur Abschreckung, bis die Sonne sie wegdorrt. Das war schon so, als ich von Jamaika wegging, vor 10 Jahren. Sieh nicht hin, Sasportas, einem können wir nicht helfen. Gayudec, immer stirbt nur einer, gezählt werden die Toten. Debusson, der Tod ist die Maske der Revolution. Sasportas, wenn ich von hier weggehe, werden andere in den Käfigen hängen mit weißer Haut, bis die Sonne sie schwarz brennt. Dann wird vielen geholfen sein. Gayudec, vielleicht stellen wir lieber eine Guillotine auf, das ist reinlicher. Die rote Witwe ist das beste Scheuerweib. Debusson, die Geliebte der Vorstädte. Sasportas, ich bleibe dabei, dass ein Käfig eine gute Sache ist, wenn die Sonne hoch genug steht für eine weiße Haut. Gayudec, wir sind nicht hier, um einander unsere Hautfarbe vorzuhalten, Bürger Sasportas. Sasportas, wir sind nicht gleich, ehe wir einander nicht die Häute abgezogen haben. Debusson, das war ein schlechter Anfang. Nehmen wir unsere Masken vor. Ich bin, der ich war, Debusson, Sohn von Sklavenhaltern auf Jamaika mit Erbrecht auf eine Plantage mit 400 Sklaven. Heimgekehrt in den Schoß der Familie, um sein Erbe anzutreten, aus dem verhangenen Himmel Europas, trüb vom Qualm der Brände und Blutdunst der neuen Philosophie, in die reine Luft der Kariben, nachdem die Schrecken der Revolution ihm die Augen geöffnet haben für die ewige Wahrheit, dass alles Alte besser als alles Neue ist. Übrigens bin ich Arzt, ein Helfer der Menschheit, ohne Ansehen der Person, Herrn oder Sklaven. Ich heile den einen für den anderen, damit alles bleibt, wie es ist, solange es dauert. Mein Gesicht, das rosige Gesicht des Sklavenhalters, der auf dieser Welt nichts zu fürchten hat als den Tod. Sasportas und seine Sklaven. Debusson, wer bist du, Gayudec? Gayudec, ein Bauer aus der Bretagne, der die Revolution hassen gelernt hat im Blutregen der Guillotine. Ich wollte, der Regen wäre reichlicher gefallen und nicht nur auf Frankreich. Treuer Diener des gnädigen Herrn Debusson und glaube an die heilige Ordnung der Monarchie und der Kirche. Ich hoffe, ich werde das nicht so oft beten müssen. Debusson, du bist zweimal aus der Rolle gefallen, Gayudec, wer bist du? Gayudec, ein Bauer aus der Bretagne, der die Revolution hassen gelernt hat im Blutregen der Guillotine. Treuer Diener des gnädigen Herrn Debusson, ich glaube an die heilige Ordnung der Monarchie und der Kirche. Sesportas parodiert. Ich glaube an die heilige Ordnung der Monarchie und der Kirche. Ich glaube an die heilige Ordnung der Monarchie und der Kirche. Debisson, Sesportas, deine Maske. Gajodek, dir sollte es nicht schwerfallen, den Sklaven zu spielen, Sesportas, in deiner schwarzen Haut. Sesportas, auf der Flucht vor der siegreichen schwarzen Revolution auf Haiti habe ich mich dem Herrn Debisson angeschlossen, weil Gott mich für die Sklaverei geschaffen hat. Ich bin sein Sklave, genügt das? Gajodek applaudiert. Sesportas, beim nächsten Mal werde ich dir mit dem Messer antworten, Bürger Gajodek. Gajodek, ich weiß, dass du die schwerste Rolle spielst, Sesportas, sie ist dir auf den Leib geschrieben. Sesportas, mit den Peitschen, die ein neues Alphabet schreiben werden, auf andere Leiber in unserer Hand. Debisson, siegreiche Revolution ist nicht gut, so etwas sagt man nicht vor Herren. Schwarze Revolution ist auch nicht gut. Schwarze machen einen Aufruhr, wenn es hochkommt, keine Revolution. Sesportas hat die Revolution nicht gesiegt auf Haiti, die schwarze Revolution. Debisson, es ist der Abschaum, der gesiegt hat. Auf Haiti herrscht der Abschaum. Sesportas spuckt. Debisson, du spuckst in die falsche Richtung. Ich bin dein Herr, sag es jetzt. Sesportas, auf der Flucht vor dem Abschaum, der Haiti in eine Kloake verwandelt hat. Gajodek, Kloake ist gut, du lernst schnell, Sesportas. Debisson, nimm deine Hände vom Gesicht und sieh das Fleisch an, das in diesem Käfig stirbt. Du auch, Gajodek, es ist dein und mein Fleisch. Sein Stöhnen ist die Marseillaise der Leiber, auf denen die neue Welt gebaut wird. Lernt die Melodie. Wir werden sie noch lange hören, freiwillig oder nicht, es ist die Melodie der Revolution unserer Arbeit. Viele werden in diesem Käfig sterben, bevor unsere Arbeit getan ist. Viele werden in diesem Käfig sterben, weil wir unsere Arbeit tun. Das ist, was wir für unsersgleichen tun mit unserer Arbeit und vielleicht nur das. Unser Platz ist der Käfig, wenn unsere Masken reißen vor der Zeit. Die Revolution ist die Maske des Todes, der Tod ist die Maske der Revolution. Ein riesiger Neger tritt auf. Debisson, das ist der älteste Sklave meiner Familie. Er ist taub und stumm, etwas zwischen Mensch und Hund. Er wird in den Käfig spucken. Vielleicht solltest du das auch tun, Sesportas, damit du deine schwarze Haut hassen lernst für die Zeit, in der wir es brauchen. Dann wird er mir die Schuhe küssen. Er leckt sich schon die Lippen, seht ihr? Und auf seinem Rücken mich, seinen alten und neuen Herrn, in das Haus meiner Väter tragen, grunzend vor Wonne. Die Familie öffnet ihren Schoß, morgen beginnt unsere Arbeit. Der riesige Neger spuckt in den Käfig, sieht Sesportas an, verbeugt sich vor Gajodek, küsst Debisson die Schuhe, trägt ihn auf dem Rücken weg. Gajodek und Sesportas folgen hintereinander. Die Revolution ist die Maske des Todes, der Tod ist die Maske der Revolution, die Revolution ist die Maske des Todes, der Tod ist die Maske der Revolution. Heimkehr des verlorenen Sohnes, Vater und Mutter in offenem Schrank, auf einem Thron erste Liebe. Debisson, Gajodek, Sesportas, von Sklaven entkleidet und kostümiert. Debisson als Sklavenhalter, Gajodek als Aufseher mit Peitsche, Sesportas als Sklave. Erste Liebe. Der kleine Victor hat Revolution gespielt. Jetzt kehrt er heim in den Schoß der Familie. Heim zu Papa mit der wurmstichigen Hirnschale. Heim zu Mama mit ihrem Geruch von verfaulten Blumen. Hast du dir wehgetan, kleiner Victor? Komm näher und zeig deine Wunden. Kennst du mich nicht mehr? Du brauchst keine Angst zu haben, kleiner Victor. Nicht vor mir. Nicht vor deiner ersten Liebe, die du betrogen hast mit der Revolution deiner blutbeschmierten Zweiten, mit der du dich in der Gosse gewälzt hast, 10 Jahre lang in Konkurrenz mit dem Pöbel oder in den Leichenhallen, wo sie ihre Beute zählt. Ich rieche ihr Parfüm aus Stallmist. Tränen, kleiner Victor, hast du sie so sehr geliebt? Ach, Debisson, ich habe es dir gesagt, sie ist eine Hure, die Schlange mit der blutsaufenden Scham. Die Sklaverei ist ein Naturgesetz, alt wie die Menschheit. Warum soll sie aufhören vor ihr? Sieh dir meine Sklaven an und deine unser Eigentum. Ihr Leben lang sind sie Tiere gewesen. Warum sollen sie Menschen sein, weil es in Frankreich auf einem Papier steht? Kaum lesbar vor so viel mehr Blut, als für die Sklaverei geflossen ist, hier auf deinem und meinem schönen Jamaika. Ich werde dir eine Geschichte erzählen. Auf Barbados ist ein Plantagenbesitzer erschlagen worden, 2 Monate nach der Aufhebung der Sklaverei. Sie kamen zu ihm, seine Befreiten. Sie gingen auf den Knien wie in der Kirche. Und weißt du, was sie wollten? Zurück in die Geborgenheit der Sklaverei. Das ist der Mensch. Seine erste Heimat ist die Mutter, ein Gefängnis. Sklaven heben der Mutter im Schrank die Röcke über den Kopf. Hier klafft sie, die Heimat. Hier gähnt er, der Schoß der Familie. Sag ein Wort, wenn du zurück willst, und sie stopft dich hinein, die Idiotin, die ewige Mutter. Der arme Mann auf Barbados hat es nicht so gut getroffen. Mit Knüppeln haben sie ihn totgeschlagen, seine nicht mehr Sklaven wie einen tollwütigen Hund, weil er sie nicht zurückgenommen hat aus dem kalten Frühling ihrer Freiheit unter die geliebte Peitsche. Gefällt dir die Geschichte, Bürger de Buisson? Die Freiheit wohnt auf dem Rücken der Sklaven, die Gleichheit unter dem Beil. Willst du mein Sklave sein, kleiner Victor, liebst du mich? Das sind die Lippen, die dich geküsst haben. Sklavin malt dir einen großen Mund. Sie erinnern sich, Victor de Buisson, an deine Haut. Das sind die Brüste, die dich gewärmt haben, kleiner Victor. Sklavin schminkt ihre Brustwarzen und so weiter. Sie haben deinen Mund und deine Hände nicht vergessen. Das ist die Haut, die deinen Schweiß getrunken hat. Das ist der Schoß, der deinen Samen empfangen hat, der mein Herz verbrennt. Sklavin malt ihr ein blaues Herz. Siehst du die blaue Flamme? Weißt du, wie man auf Kuba die entlaufenen Sklaven fängt? Man jagt sie mit Bluthunden. Und so will ich mir wieder nehmen, Bürger de Buisson, was deine Hure, die Revolution, mir geraubt hat, mein Eigentum. Sklaven als Hunde von Gayudec mit der Peitsche, von dem Vatergespenst mit Hassa-Rufen begleitet, jagen de Buisson. Mit den Zähnen meiner Hunde will ich aus deinem befleckten Fleisch beißen die Spur meiner Tränen, meinen Schweiß, meine Schreie der Lust. Mit den Messern ihrer Klauen aus deinem Fell mein Brautkleid schneiden. Deinen Atem, der nach den toten Leibern der Könige schmeckt, übersetzen in die Sprache der Qual, die den Sklaven gehört. Ich will dein Geschlecht essen und einen Tiger gebären, der die Zeit verschlingt, mit der die Uhren mein leeres Herz schlagen, durch das die Regen der Tropen gehen. Sklavin setzt ihr eine Tigermaske auf. Gestern habe ich angefangen, dich zu töten, mein Herz. Jetzt liebe ich deinen Leichnam. Wenn ich tot bin, wird mein Staub nach dir schreien. Ich will dir diese Hündin zum Geschenk machen, kleiner Victor, damit du sie mit deinem verdorbenen Samen füllst. Und vorher will ich sie auspeitschen lassen, damit euer Blut sich vermischt. Liebst du mich, de Buisson? Man soll eine Frau nicht allein lassen. Sklaven nehmen Gayudec die Peitsche weg, schließen den Schrank, schminken Erste Liebe ab, setzen de Buisson auf den Thron, Erste Liebe als Fußbank, staffieren Gayudec und Ses Portas als Danton und Robespierre aus. Das Theater der Revolution ist eröffnet. Während die 2 Spieler und das Publikum ihre Plätze einnehmen, hört man aus dem Schrank den Dialog der Eltern. Vater, das ist die Auferstehung des Fleisches, denn der Wurm nagt ewig und das Feuer geht nicht aus. Mutter, hurt er wieder herum, krick, krack, jetzt ist mein Herz gebrochen, seht ihr. Vater, ich schenke sie dir, mein Sohn, ich schenke dir beide schwarz und oder weiß. Mutter, nehmt mir das Messer aus dem Bauch, ihr gemalten Huren. Vater, auf die Knie, Kanaille, und bitte deine Mama um den Segen. Mutter, da droben auf dem Berge, da weht der Wind, da schlachtet Maria das himmlische Kind. Heim nach Grönland, kommt meine Kinder, dort wärmt die Sonne jeden Tag. Vater, stopft der Idiotin das Maul. Ses Portas Robespierre. Geh auf deinen Platz, Danton, am Pranger der Geschichte. Seht den Schmarotzer, der das Brot der Hungrigen schlingt, den Wüstling, der die Töchter des Volkes schändet, den Verräter, der die Nase rümpft vor dem Geruch des Blutes, mit dem die Revolution den Leib der neuen Gesellschaft wäscht. Soll ich dir sagen, warum du kein Blut mehr sehen kannst, Danton? Hast du Revolution gesagt? Der Griff nach dem Fleischtopf war deine Revolution, der Freiplatz im Bordell. Dafür hast du dich auf den Tribünen gespreizt im Beifall des Pöbels. Der Löwe, der den Aristokraten die Stiefel leckt. Schmeckt dir der Speichel der Bourbonen? Ist dir auch warm im Arsch der Monarchie? Sagtest du Kühnheit? Schüttle nur deine gepuderte Mähne. Länger als bis dein Kopf fällt unter dem Beil der Gerechtigkeit, wirst du die Tugend nicht verhöhnen. Du kannst nicht sagen, dass ich dich nicht gewarnt habe, Danton. Jetzt wird die Guillotine mit dir reden, die erhabene Erfindung des neuen Zeitalters, das über dich hinwegschreiten wird wie über alle Verräter. Ihre Sprache wirst du verstehen. Du hast sie gut gesprochen im September. Sklaven schlagen Gaiudec den Danton-Kopf herunter, werfen ihn einander zu. Das ist ein Druckfehler in Sinn und Form. Schlagen Sasportas den... Nee, Moment, doch, ist richtig, ja. Kommt er selber schon durcheinander. Werfen ihn einander zu. Gaiudec gelingt es, ihn zu fangen. Er klemmt ihn unter den Arm. Warum kämmst du deinen schönen Kopf nicht zwischen die Beine, Danton, wo bei den Läusen deiner Ausschweifung und den Geschwüren deines Lasters dein Verstand sitzt? Gaiudec, Danton, jetzt bin ich dran. Seht den Affen mit der zerbrochenen Kinnlade, den Blutsäufer, der seinen Sapper nicht halten kann. Hast du das Maul zu voll genommen, Unbestechlicher, mit deiner Tugendpauke? Das ist der Dank des Vaterlandes, eine Gendarmenfaust. Sklaven reißen Sasportas die Kinnbinde vom Robespierre-Kopf, die Kinnlade fällt herunter. Ist dir etwas heruntergefallen? Fehlt dir etwas? Eigentum ist Diebstahl. Spürst du den Wind im Hals? Das ist die Freiheit. Pass auf, dass dir dein schlauer Kopf nicht ganz abhanden kommt, Robespierre, durch die Liebe des Volkes. Hast du Revolution gesagt? Das Beil der Gerechtigkeit, wie? Die Guillotine ist keine Brotfabrik. Wirtschaft, Horatio, Wirtschaft. Sklaven schlagen Sasportas den Robespierre-Kopf herunter und gebrauchen ihn als Fußball. Das ist die Gleichheit, es lebe die Republik, habe ich dir nicht gesagt, du bist der Nächste. Mischt sich in das Fußballspiel der Sklaven, das ist die Brüderlichkeit. Sasportas Robespierre heult, was hast du gegen Fußball? Entre nous, soll ich dir sagen, warum du so scharf warst auf meinen schönen Kopf? Ich wette, wenn du die Hosen herunterlässt, staubt es. Damen und Herren, das Theater der Revolution ist eröffnet. Attraktion, der Mann ohne Unterleib. Maximilian der Große, Tugend Max, der Sesselfurzer, der Wichser aus Arras, der blutige Robespierre. Okay. Damen und Herren, das Theater der Revolution ist eröffnet. Attraktion. Der Mann ohne Unterleib, Maximilian der Große, Tugend Max, der Sesselfurzer, der Wichser aus Arras, der blutige Robespierre. Sasportas Robespierre setzt den Kopf wieder auf. Mein Name steht im Pantheon der Geschichte. Gaiudec, Danton, ein Männlein steht im Walde, ganz still und stumm. Es hat von lauter Purpur ein Mäntlein um. Sasportas Robespierre, Parasit, Syphilitiker, Aristokratenknecht. Gaiudec, Danton, Heuchler, Eunuch, Lakai der Wall Street. Sasportas Robespierre, Schwein, Gaiudec, Danton, Hyäne. Sie prügeln einander die Köpfe wieder herunter. Debusson applaudiert, Sklaven zerren ihn vom Thron, setzen Sasportas hinauf, Gaiudec als Fußbank. Krönung Sasportas. Sasportas. Das Theater der Weißen Revolution ist zu Ende. Wir verurteilen dich zum Tode, Victor de Bisson, weil deine Haut weiß ist, weil deine Gedanken weiß sind unter deiner weißen Haut, weil deine Augen die Schönheit unserer Schwestern gesehen haben, weil deine Hände die Nacktheit unserer Schwestern berührt haben, weil deine Gedanken ihre Brüste gegessen haben, ihren Leib, ihre Scham, weil du ein Besitzer bist, ein Herr. Darum verurteilen wir dich zum Tode, Victor de Bisson. Die Schlangen sollen deine Scheiße fressen, deinen Arsch die Krokodile, die Piranhas deine Hoden. De Bisson schreit. Das Elend mit euch ist, ihr könnt nicht sterben. Darum tötet ihr alles um euch herum. für eure toten Ordnungen, in denen der Rausch keinen Platz hat, für eure Revolutionen ohne Geschlecht. Liebst du diese Frau? Wir nehmen sie, damit du leichter stirbst. Wer nicht besitzt, stirbt leichter. Was gehört dir noch? Sag schnell, unsere Schule ist die Zeit, sie kommt nicht wieder und kein Atem für Didaktik. Wer nicht lernt, stirbt auch. Deine Haut, wem hast du sie abgezogen? Dein Fleisch, unser Hunger. Dein Blut leert unsere Adern. Deine Gedanken, wie? Wer schwitzt für eure Philosophien? Noch dein Hahn und deine Scheiße sind Ausbeutung und Sklaverei. Von deinem Samen nicht zu reden, Destillat aus toten Leibern. Jetzt gehört dir nichts mehr. Jetzt bist du nichts. Jetzt kannst du sterben. Grabt ihn ein. Ich weiß nicht, im Theater wäre hier die Pause. Ich weiß nicht, ob Sie eine wollen. Ich von mir aus nicht. Also.